Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Und heute stimmt auch alles. Großer Hirsch ist da, kleiner Hirsch ist da. Ich bin nicht außer Atem, also können wir ganz entspannt anfangen. Freie Themennacht heute. Schön, dass ihr da seid und mitmacht. Heute, wie gesagt, freie Themennacht. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr mit mir reden wollt, diskutieren wollt, vielleicht auch streiten wollt. 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht ist Nico. Und der Nico ist 38. Guten Morgen. Hallo. Hallo Nico. Domian. Ja. So, jetzt sind wir beide dran. Ja, jetzt sind wir beide dran. Und was geht's denn? Hatte ich eine Dame kennengelernt. Also wir sind jetzt mit ihr seit 4 Monaten fast zusammen. Mhm. Und es klappt auch wunderbar und alles, nur die sagt jetzt zu mir, ob ich mit ihrer Freundin auch schlafen würde, ob ich das machen würde. Und dann habe ich die Freundin kennengelernt, aber die war nicht so mein Typ. Ja. Und dann kam das Zweite, ob ich mit ihr Lust hätte, im Swingerclub mit denen zu gehen. Und dann habe ich halt gesagt, ich bin zwar kein konservativer Mensch, aber das wäre nichts für mich. Da stehe ich halt nicht so. Das ist, hätte ich zu viel Hemmung, genau. Ja. Dass mich die Leute da angucken, während ich da Sex habe. Also das wäre nichts für mich. Ja. Und ja, so ist das. Na, ist die Dame aber scharf drauf, die du da geangelt hast? Wenn die nach 4 also, Monaten schon so Gas gibt? Also sie ist sehr sowieso sexuell sehr freilebig. Sie liebt ihre Sexualität sehr aus und ja, ich sag Respekt vorhaben. Ich kann jetzt nicht sagen, du musst so sein wie ich, was die Sexualität betrifft oder diese Einstellung zur Sexualität. Da kann ich halt nichts machen. Also das ist, ich kann auch keinen Menschen dazu zwingen oder zu überreden, treu zu sein. Also das ist muss von alleine kommen. Aber umgekehrt kann man das auch nicht machen. Also, das ist genau. Wie alt ist denn die Dame? Also sie ist 38. Mhm. Und weißt du, wie sie in ihren letzten Beziehungen gelebt hat, wie es da abging? Also ehrlich gesagt, so viel ich weiß, war sie verheiratet und ist geschieden und so weiter. Und in ihren letzten Beziehungen, ich habe davon nie was gefragt. Mhm. Frag doch mal. Wenn sie ja schon so Vorschläge macht, kannst du doch mal fragen, wie hast du das früher geregelt in deiner letzten Zeit? Ich habe sie mal gefragt, weil die wollten ja mit mir im Swingerclub. Ich habe gesagt, nein Mädels, danke, mach dir das mal, viel Spaß, wenn ihr das braucht. Mhm. Und dann habe ich sie mal gefragt und da hat sie, es war so toll im Swingerclub und dass sie es mit 2 Frauen gemacht hat und mit 3 Männern und das war so schön und mir da erklärt, wie toll es war. Also sie war davon sehr begeistert. Ne? Also hat sie schon eine gute Erfahrung, bringt sie mit diesbezüglich. Geht sie denn jetzt alleine in den Swingerclub, obwohl du nicht mitgehst? Nein, mit ihrer Freundin und Freunden von ihr. Das macht sie schon? Das macht sie, ja. Das macht sie jetzt auch während ihr, ich hatte so verstanden, dass sie das früher mal gemacht hat. Nein, sie macht es jetzt, während du mit ihr zusammen bist, geht sie mit ihren Freundinnen dorthin. Ja, die geht dahin, die macht das. Okay, habe ich schon so verstanden. Wie ist das denn für dich, dass die dahin geht? Also ich sag mal so, es ist natürlich, es war sehr schwer für mich, aber ich kann keinen Menschen einengen und keinen Menschen irgendwie zwingen, dass er so denkt wie ich. Mhm. Und, gut, das ist ja ehrenwert, dass du das so siehst, aber es hätte auch sein können, dass du sagst, okay, das passt irgendwie nicht mit uns beiden, dann geht's eben nicht. Aber du lässt dir die Freiheit, sowas zu machen. Ja, ich kann keinem Menschen was verbieten. Jeder, ja, wie er möchte, wie er leben möchte, ich kann keinen. Schon klar. Menschen, ne? Wie empfindet sie das denn, dass du eher so die traditionelle Schiene, ohne das bewerten zu wollen, diese Schiene gehst? Also die fand das ein bisschen erstmal sehr konservativ und so, diese Art. Ja. Aber ich bin halt Südländer und dann hat sie das irgendwie damit irgendwie kombiniert, dass ich halt Südländer bin und wir Südländer vielleicht ein bisschen anders denken. Dann habe ich ihr gesagt, das glaube ich, dass das nicht mit den Südländern zu tun hat. Es ist, jeder Mensch hat eine andere Einstellung und einen anderen Charakter. Mhm. Mit Südländern weiß ich nicht, ob das so unbedingt... Was heißt denn Südländer? Wo sind deine Wurzeln? Ich komme komme aus Griechenland ursprünglich. Aus Griechenland, okay. Also bin Grieche, ne? Ja. Also sie befremdet das etwas, dass du da eher konservativ bist? Ja, also die sagte, schade, komm doch mit, probier's doch aus, ja. Und es wird doch schön sein und vielleicht gefällt's ja, wenn dir nicht gefällt, dann setz dich halt hin, trinkst nur was. Dann habe ich dann zu ihr gesagt, Mensch, soll ich dir euch da zusehen, will ich zwei Männer poppen oder will du mit deiner Freundin da rummachen? Ja, ich sage, ja. Tut mir leid, ich bin kein Kind von Traurigkeit, aber... Kommt für dich nicht in Frage? Nein, kommt für mich nicht in Frage. Welche Zukunft siehst du jetzt für eure Beziehung? Also im Endeffekt ist es schön, sich mit dir zu treffen, mit dir essen zu gehen, mit dir im Konzert zu gehen und... Ich sehe eine Zukunft nicht. Ich sehe nur eine lockere Beziehung und eine schöne Zeit verbringen. Ach so. Und mehr kann ich da nicht, nicht sehen. Warst du denn anfänglich in diese Frau verliebt? Also am Anfang haben wir uns halt kennengelernt. Da war ich natürlich verliebt und finde sie immer noch gut. Und diese sexuellen Ausschweifungen, zu denen sie tendiert, hat das dein Verliebtsein runtergefahren? Also um ehrlich zu sein, hat das nicht runtergefahren, weil ich finde sie so als Mensch ganz in Ordnung, sich mit ihr zu treffen, essen zu gehen, ins Kino zu gehen, Konzerte zu machen. Aber wie gesagt, ich habe dann halt zu ihr gesagt, ob wir nicht mehr drüber reden. Also das fing erstmal mit ihrer Freundin an, wo sie mir sagt, ob ich nicht mehr... Okay, aber das heißt schon, dass du nicht mehr so verliebt bist wie früher. Also was heißt verliebt? Verliebt geht irgendwann mal auch vorbei. Entschuldigung, wir reden gerade von 4 Monaten. Ja. Aber das heißt im Klartext, dass ihr nicht eigentlich ein klassisches Paar seid. Nee, wir sind kein klassisches Paar. Es ist irgendwie eine Affäre und ihr versucht euch... Ja. Aber ihr habt auch Sex miteinander. Wir haben Sex miteinander, ja. Aber dann immer schön alleine und sie macht dann ihre Ausflüge in andere Welten. Ja, sie macht ihre Ausflüge und die hat mir auch dann auch gesagt, dass sie wirklich, dass ich sehr verständnisvoll bin, dass ich, wie ich so denke, und wenn ich auch eine hübsche Freundin irgendwo treffe, dass ich mich abgeneigt haben soll, mit dir auch zu schlafen oder mit dir ins Bett zu gehen. Also, ist das eine Beziehung, die du gesucht hast, die so läuft? Ehrlich gesagt, nein, weil ich konnte sie, wie gesagt, wie vor einem Monat nicht einschätzen, dass sie so ist. Mhm. Das heißt, das läuft jetzt irgendwie so weiter, bis du eine Frau triffst, wo das alles stimmt. Also was heißt, es gibt keine perfekten Menschen. Jeder Mensch hat Fehler oder... Okay, aber du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, aber wie gesagt, ich denke, dieser Mensch, auch den ich jetzt getroffen bin, jetzt ist das halt eine Beziehung. Es ist eine ganz andere Beziehung, wie man sich vorstellen soll. Irgendwie eine Affäre, kann man das nennen. Nun klingt das ja alles ziemlich abgeklärt. Warum rufst du mich an? Also ich hatte angerufen und das war für das Thema Jungfrau. Ja. Und ich sage ja, meine Freundin möchte mit mir im Swingerclub, aber ich bin in dem Punkt noch Jungfrau und man hat dann mich von der Regie... Ach so, ich verstehe. Und deswegen habe ich angerufen. Ich bin nicht abgeklärt, ich bin verständnisvoll, weil es bleibt mir nichts anderes übrig. Mhm. Also ich kann keinem Menschen sagen, du, jetzt pass mal auf, nur ich und du existieren, kein Swingerclub, deine Freundin nicht mehr. Wenn du weißt, dass sie, wenn ihr Sex habt miteinander und sie weiß, und du weißt, dass sie vielleicht gestern, vorgestern im Swingerclub war und hat so richtig krachen da lassen. Wie ist das für dich? Also manchmal ist das ein bisschen ekelerregend für mich und versuche auch dann, wenn ich mich mit dir treffe, nicht Sex zu haben, halt mit dir was essen zu gehen, ins Kino zu gehen, einen Abendspaziergang irgendwo zu machen, ins Konzert und versuche diesen Tag nicht Sex zu haben. Also ich ekle mich da so ein bisschen. Ach so, das heißt, der Sex ist gar nicht so im Vordergrund bei diesem Kontakt. Also wir haben zwar öfter Sex, aber in diesem Punkt halte ich mich ein bisschen zurück, wenn sie mir sagt, dass sie nicht im Swingerclub halt so einen schönen Abend hatte. Oder? Verstehe. Ne? Ja, Nico, dann soll diese Affäre irgendwie so weiterlaufen, wie du es gerade beschrieben hast. Aber letztendlich wünsche ich dir natürlich eine Frau, die so in deinem Sinne tickt. Dann wäre das ja viel schöner alles. Also ich weiß es nicht. Ich lasse es so auf mich zukommen, wie das so ist. Ich weiß es nicht. Das wäre doch toll, wenn du eine Frau fändest, die dann die Einstellung so hat wie du. Na, höre mal, da überlegst du noch. Ja, ich überlege, weil ich denke, in der Liebe sucht man sich selbst. Aber was ist, wenn man sich selbst nicht gefunden hat? Was sucht man dann? Ach, das ist alles so theoretisch. Ist doch super, wenn du eine Frau findest, die eben auch auf diesen eher konservativen, auf die konservative Beziehungsebene gehen möchte, weil sie das auch so sieht wie du. Und wenn ihr dann noch verliebt seid, ist doch super. Und sowas wünsche ich dir. Also ich denke, wie jeder Mensch das sieht, ich denke, ich kann mit so einem Menschen wie Sie auch eine Beziehung haben und ihn in seine sexuellen Freiheit lassen. Ach, Nico, das wird nichts auf Dauer, sage ich dir jetzt schon. Meinst du? Ja, das glaube ich. Ja, da bist du bist zu distanziert, was ich nicht kritisiere, weil ich respektiere das sehr. Wenn du sagst, ich kann das so nicht und will das nicht. Und wenn sie da komplett anders läuft, geht das auf Dauer nicht. Das ist keine enge Liebesbeziehung, wird das werden. Gut, dann lasse ich alles auf mich zukommen. Genau. Gucken, was die Zukunft, was die Zeit zeigt, was die Zeit bringt. Genau. Und wenn es nicht geht, dann werde ich mich höflich halt verabschieden. Und genau. Das Leben geht weiter und trotzdem guten Kontakt behalten und so weiter und so fort. Das ist ja nicht so. Ich trenne mich ja nicht im Schlechten oder im Bösen. Ich sage, es klappt halt nicht mehr. Ich denke, die hat auch Verständnis. Dann wünsche ich dir einfach eine schöne Zukunft. Ja, vielen Dank. Wie auch immer sie aussehen wird. Dass ihr mich angerufen habt und dann, ja, viel Spaß noch bei der Sendung. Nico, alles Gute. Tschüss. Danke auch. Ciao. Tschüss. Ciao. Nur mal zu eurer Erklärung. Bei uns laufen natürlich sehr, sehr viele Anrufe auf, auch zu den Themennächten. Und viele bleiben dann in unserem System und dann werden wir die in einer gewissen Zeit später rufen wir die zurück, die Leute. Und so kommt es dann, dass Bezug genommen wird auf ein Thema, was vielleicht schon eine ganze Weile zurückliegt, weil ja in der Sendung höchstens 5, 6 Leute auftreten können. Mehr schaffen wir ja nicht. Hier ist Bernd. Bernd ist 68. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Lieber Bernd, guten Morgen. Ja. Weswegen rufst du an? Ja, ich habe mich vor 3,5 Jahren aus einer langjährigen Beziehung getrennt. Wie lange war die Beziehung? Ja, fast 37 Jahre. Oh, wart ihr verheiratet? Nein. Nein? Nein. Aber eheähnlich war das Ganze. Mit Kindern? Mit Kindern, mit einem gemeinsamen Sohn und 2 Kindern aus der ersten Ehe. Mhm. Von ihr. Okay. Und, aber es war, wie gesagt, ganz normale eheähnliche Verhältnisse mit gemeinsamem Haushalt und Eigentum und was nicht alles. Ne? Mhm. Ja, ich habe mich getrennt und warum hast du dich getrennt? Ja, ich habe mich getrennt, wie soll ich das sagen? Eigentlich hätte ich mich schon vor Jahren trennen sollen, aber ich hatte einfach nicht den Mut dazu. Mhm. Und ich habe mich... Warum hättest du dich vor Jahren trennen sollen? Weil ich das Gefühl hatte, dass doch mit diesem Menschen nicht den Rest meines Lebens verbringen kann. Warum hast du dieses Gefühl gehabt? Tja, das kann ich gar nicht so genau erklären. Es war einfach keine Bindung mehr da zu der Frau. Das heißt, die Liebe hat sich auch ausgelebt? Ja. Es gab keine Liebe mehr? Ja, es war keine Liebe, keine Erotik. Nur noch Gewohnheit irgendwie, dass man so zusammen war? Gab es auch Streit und Spannung? Ja, gab es auch. Und wie das so ist. Und dann habe ich mich bis über beide Ohren richtig neu verliebt. Während du noch mit deiner Ex zusammen warst? Ja. Und wie lange lief das parallel? Das lief nicht lange parallel. Das war sehr kurz eigentlich. Mhm. Und ich mich dann entschlossen habe, ihr das zu sagen und dass ich mich trennen will, wegen dieser Frau. Wie hat sie reagiert? Ja, ziemlich heftig, ne? Ziemlich heftig. Hatte sie nicht mit gerechnet? Nein, hat sie gar nicht mit gerechnet. Das Ganze war vor 3,5 Jahren. Ja. Wie ist die Situation jetzt? Die Situation jetzt, wir haben also keinen Kontakt mehr, aber der gemeinsame Sohn, der hat sich auch dann von mir abgewandt. Der möchte nicht mehr mit mir Kontakt haben. Wie alt ist der heute? Der ist 36. Ja. Und am Anfang hatten wir noch gemeinsamen Kontakt, aber dann hat sich das so entwickelt, dass er dann mal im letzten Gespräch vor circa einem Jahr dann ziemlich... nicht sofort darauf reagiert hat, aber mir kurz danach, nach 4 Wochen, er hat sich 4 Wochen überhaupt nicht mehr gemeldet dann und hat er mir einen Brief geschrieben, in dem er dann gesagt hat, dass er keinen Kontakt mehr zu mir haben möchte. Ich würde ihm nicht gut tun und er müsste sich um seine Familie kümmern. Und du würdest ihm nicht gut tun. Ja, das war der prägnanteste Satz in dem Brief für das, mich. Das tut weh, wenn man das hört. Das hat mir sehr weh. Kannst du damit was anfangen? Weißt du, was er damit meint? Nein, ich verstehe es eigentlich bis heute nicht, das ist jetzt über ein Jahr her, wie er damit überhaupt klarkommt, dass er mir sowas gesagt. War denn dein Verhältnis zu dem Sohn vor der Trennung von deiner Partnerin normal und gut? Ja, fand ich schon, ja. Normal und gut. Hast du den Eindruck, dass er einfach Partei ergreift für seine Mutter? Den Eindruck habe ich ein bisschen, ja. Er hat auch weiterhin Kontakt mit ihr. Mhm. Und so also gedacht war eigentlich damals so, und das hörte ich raus, dass ich und meine Lebensgefährtin ihm so ein bisschen auch was das Kind anging, die hatte mittlerweile dann auch das Enkelkind, den Rücken frei hält und dass es beruflich auch für ihn und seine Frau besser läuft, wie gesagt, da so ein bisschen hilfemäßig dabei sind und die Trennung kam dann, die passte gar nicht so in sein Konzept rein. Aber trotz Trennung hättet ihr doch weiter ihm helfen können. Ja, natürlich, das war auch... Habt ihr auch gemacht? Ja, seine Mutter hat natürlich auch immer sofort gesagt, ja, helfe, aber sie musste auch diese Trennung erstmal verarbeiten, sie war selber von der Rolle, wie man so schön sagt, und da war das im Moment auch nicht so... Das hat das Ganze schon durcheinander gebracht. Das hat ziemlich alles durcheinander gebracht. Bernd, bist du im Moment denn mit deiner neuen Partnerin noch zusammen? Ja. Und das ist auch eine gute Beziehung? Ja. Und wie oft hast du Kontakt zu der Ex-Partnerin? Da ist, wie gesagt, seit Jahren kein Kontakt mehr. Das war eine ziemlich heftige Trennung. Also gar kein Kontakt. Ich dachte, das ist vielleicht irgendwie telefonisch noch was. Nein, gar nicht mehr. Wir haben noch die viele Dinge geregelt, wirtschaftliche Dinge geregelt. Und sie war auch, oder sie ist bis heute noch wahrscheinlich sehr, sehr sauer auf mich. Mhm. Und es gab keinen regelmäßigen Kontakt mehr. Jetzt war ist noch der Grund deines Anrufes die desolate Situation mit deinem Sohn. Ja, belastet mich eigentlich sehr. Und verstehe ich. Ich habe auch war schon mal so ein bisschen über mehrere Sitzungen bei einem Psychologen, hab mal auch versucht, dann einen Weg zu finden, um zu sagen, ja, ich verstehe es überhaupt nicht, warum er das macht. Ich wollte es verstehen, warum ein Sohn sich von dem Vater abwendet. Ne? Auf diesen Brief, von dem du gerade geschrieben hast, hast du darauf nochmal reagiert? Nein, ich war so geschockt, ich habe da nicht mehr drauf reagiert. Ich hab mich total zurückgezogen, ich habe nichts mehr gemacht, ich habe nicht mehr angerufen, ich habe über Bekannte, so habe ich hin und wieder mal was erfahre ich heute auch immer noch, was so passiert in der Familie und wie es in allen geht. Ich habe mich nicht mehr getraut, selber nochmal anzurufen. Hast du denn mit deinem Sohn in den letzten 3,5 Jahren nach der Trennung mal ausführlich über diese Trennung gesprochen? Ja, das wollte ich. Wollte ich gerne machen. Und es war vor einem Jahr, war er bei mir zu Besuch, alleine. Er kam auch zu mir alleine. Und vorher war ich immer bei ihm zu Besuch, da war auch seine Frau dabei. Und da habe ich immer so das Gefühl gehabt, ich wollte auch nicht in dem Beisein seiner Frau auch das Thema mal aufgreifen, weil da hatte ich immer so den Eindruck, dann ist er auch ein bisschen gehemmt. Und gut, er kam zu dir und da war er alleine und da habt ihr geredet? Genau, und da wollte ich mal drüber sprechen mit ihm. Und da ist das wahrscheinlich, genau das war mein Fehler, dass ich, so sehe ich es eigentlich, so hat er mir das auch so schriftlich erklärt. Er hat mir früher schon in anderen Briefen immer eigentlich verboten, über seine Mutter zu sprechen, über die Trennung zu sprechen. Das hat er sehr ausführlich gesagt. Finde ich sehr merkwürdig, muss ich sagen. Ja. Aber du hast dann angefangen, darüber zu sprechen und wie hat er darauf reagiert? Ja, erstmal nur so ein bisschen ausweichend und so gesagt, immer, ich habe dir doch gesagt, das Thema ist, da sprechen wir jetzt nicht drüber. Ja, dann habe ich nochmal einmal angesetzt und so und da merkte ich schon, jetzt habe ich da eine Grenze überschritten. Er hat immer von Grenzen gesprochen. Er hat gesagt, überschreite keine Grenze, ja. Okay, dann will er sich da raushalten aus diesem Konflikt. Ja. Genau. Allerdings ist die Frage, ob er mit deiner Ex-Frau über die Trennung spricht. Ja, er hat immer gesagt, das Gleiche gilt auch für sie. Mhm. Was er von mir verlangt, verlangt er auch von ihr. So hat er mir das erklärt. Also er würde auch mit ihr nicht darüber sprechen wollen. Okay, aber du hast dann nach deinem zweiten Versuch, hast du dann aufgehört? Ja. Und hast es respektiert? Und ging das dann über in ein normales Gespräch über andere Dinge? An dem Abend, ja, haben wir dann nochmal über andere Dinge gesprochen. So, und ich hatte eigentlich so das Gefühl, ja, ich habe sowas zwar gemerkt, jetzt habe ich wieder die Grenze überschritten, ist ein paar Mal also passiert im Laufe der 3,5 Jahre von der Trennung bis zu dem besagten Abend, habe ich ein paar Mal seine von ihm aufgestellten Grenzen wohl überschritten, indem ich immer wieder nochmal sowas angefangen habe, dieses Thema. Okay, das scheint ihn dann doch so gekränkt oder so provoziert zu haben, dass er sowas dann dir geschrieben hat. Ja. Ich meine, gut, das muss man vielleicht auch respektieren, oder muss man nicht vielleicht, das muss man respektieren, wenn er sagt, ich halte mich da komplett aus eurem Kuddelmuddel raus. Das gilt für die Mutti und das gilt für dich. Ja. Ich finde es zwar ein bisschen merkwürdig, als Sohn würde ich gerne mit beiden reden und mir auch selbst eine Meinung bilden, aber okay, wenn er das so sieht. Aber dann so harsch zu reagieren, finde ich, befremdet mich auch. Ja. Vielleicht... Ich finde gut, dass du zunächst erstmal geschwiegen hast, um ihn nicht weiter zu bedrängen und ihm auf die Nerven zu gehen, denn er hat ja eine klare Ansage geschrieben und er scheint ja sehr empfindlich auch zu sein, wenn man das nicht so respektiert. Ja, das ist er wohl auch sehr empfindlich. Ja. Vielleicht gibt es, wenn du noch ein bisschen Zeit ins Land streichen lässt, weil das ist ja auch kein Zustand, dass der Vater und der Sohn keinen Kontakt hat, dass du ihm einfach einen kurzen Brief nochmal schreibst, dass du es vollkommen respektierst, was er will. Und du dich dann noch über die Belebung, die Wiederbelebung des Kontaktes freuen würdest. So kurz würde ich es schreiben. Ja. Dann liegt wirklich die Karte bei ihm, dann muss er reagieren. Wenn er dann immer noch nicht reagiert, kannst du nichts machen. Aber so einen Satz würde ich ihm schon noch hinlegen. Keine großen Romane mehr schreiben. Du hättest das verstanden, dass er das nicht möchte und du respektierst das, aber du leidest doch darunter, dass es keinen Kontakt gibt und ob man nicht wieder neu anfangen könnte. So. Ja. So würde ich es machen. Ja. Okay, das ist eine Basis und das habe ich mir aber auch schon so gedacht, dass ich erstmal ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen muss. Genau. Und mich, wie gesagt, mich belastet es. Ich liebe meinen Sohn. Natürlich belastet und, das. Vielleicht belastet es ihn ja auch, man weiß es nicht. Ja, kann ich nicht ausschließen, ne? Ob er mit der Situation letztendlich glücklich ist. Denn wer will schon im Bruch mit seinen Eltern sein, wenn eigentlich sowas richtig Schlimmes nicht vorgefallen ist? Nein, das einzige Schlimme, was vorgefallen ist, ist eben, dass ich... ist die Trennung. Ja, seine Mutter betrogen habe und mich dann halt getrennt habe. Gut. Ne? Aber das kann ihm auch passieren in seinem Leben, dass er auch sich mal trennt von seiner Partnerin. Und das kann man, da kann man nicht zu moralisch sein. Ja, das ist. Lieber Bernd, ich würde es wirklich so machen. Ja. Es wäre schön. Ich werde das so aufgreifen und auch. Aber lass noch ein bisschen Zeit ins Land gehen. Ja, es ist klar, es ist noch ein bisschen Zeit nötig, glaube ich. Ja. Dann wünsche ich alles Gute und drücke die Daumen, dass ihr wieder zueinander findet. Dankeschön. Ja. Alles Gute, Bernd. Dankeschön. Tschüss. Danke. Ciao. Ciao. 1.23 Uhr und hier ist unser Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema, morgen ist Themensendung und morgen heißt das Thema Geschwister. Ich möchte mich mit euch über euren Bruder oder über eure Schwester oder Brüder und Schwestern unterhalten. Genaueren würde ich sehr gerne sprechen mit Leuten, die ihren Bruder, ihre Schwester hassen oder lieben. Also welche besonderen Geschichten habt ihr mit euren Geschwistern schon erlebt? Abstreitigkeiten, Missbrauch, vielleicht wurde der Partner ausgespannt, vielleicht hat aber auch ein Geschwisterteil euer Leben gerettet, durch welche Aktion auch immer. Vielleicht gibt es eine jahrzehntelange Feindschaft schon, wenn ja, warum? Oder aber habt ihr vielleicht sogar zu eurem Bruder, eurer Schwester ein so inniges Verhältnis, dass ihr sagt, ja, ich liebe diese Person, wie man einen Partner liebt. wir haben auch Sexualität miteinander. Das ist zwar sehr tabu belastet und wir praktizieren das im Geheimen, aber wir haben uns gefunden und wir machen das ganz einfach. Wenn ihr gerne darüber mit mir sprechen wollt, dann meldet euch per Mail schon mal an, domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, wie immer, unter der bekannten Nummer oder natürlich dann auch während der Sendung. Geschwister, morgen unser Thema frei, heute die Themennacht. Und hier ist Helga. Heute ist eine freie Themennacht. Hier ist Helga. Helga ist 67. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Helga. Ich freue mich, dass du da bist. Ich auch. Erstmal deine Sendung klasse, wie jeder sagt. Danke. Gestern hätte ich, wenn ich da dran gekommen wäre, hätte ich angeknüpft an die Herrschaften, die so depressiv waren und so krank. Wenn ich müsste hochdepressiv sein, was ich alles jetzt in den letzten Jahren mitgemacht habe, ist ja Wahnsinn. Mhm. Erstmal habe ich 97 Parkinson bekommen und dann ist meine Mutter gestorben. Ich habe keine Angehörigen. Mhm. Das hört sich alles schlimm an, aber ja. Und dann haben sie mich zum Sozialfall gemacht, weil ich nicht mehr allein zu Hause zurechtkam. Ja. Bin ich in ein Pflegeheim. Wollte ich. Also alles, ich habe das alles freiwillig organisiert. Ja. Ich bin ins Krankenhaus gegangen und habe mich dann kurzzeitpflegemäßig wo eingenistet. Also wie sagt man so schön. Und dann musste das ja auch, dann sind die Ersparnisse zu Neige gegangen und dann... Helga, kurz Zwischenfall, damit ich so weiß, wo es hinläuft. Was ist so der Hauptgrund deines Anrufes? Und dann besprechen wir das im Einzelnen weiter. Ja, dass ich zum Sozialfall gemacht wurde von der Stadt. Ist eine legale Unverschämtheit, habe ich es genannt. Ne? Jetzt erklär mir das mal. Wie kann man von der Stadt dazu gemacht werden? Also, wenn du keine Ersparnisse mehr hast, 2600 darfst du behalten. Wenn du dann nichts mehr hast, außer deiner Rente, und die war nicht schlecht. Ich habe selber im Krankenhaus gearbeitet für einen Professor und muss jetzt mit 109,50 Euro Taschengeld, müsste ich auskommen. Ging ja fast gar nicht, wenn du nicht zu essen hättest. Du bist jetzt in einem Pflege oder Altenheim. Ja. Wie ist denn dein Altenheim? Ja. Bitte? Wenn du Altenheim sagst, kriege ich ja die Krise. Wie nennt man das dann? Bitte? Aber es ist so eine Art Altenheim. Ja. Und bist du schon so pflegebedürftig, dass du wirklich da liegen musst? Nee, eigentlich nicht. Aber ich kann nachts nicht allein sein. Das macht mir Probleme. Warum kannst du nachts nicht allein sein? Nicht mehr, wie soll ich das sagen? Jetzt ist zum Beispiel auch keiner hier. Mhm. Wenn ich aber klingel, dann kommt jemand. Also du hast nachts schon wenn Angst? Wenn was passiert. Ich bin oft gefallen nachts in der Wohnung, wie eine Gummipuppe. Aber hat mir nichts getan. Aber eines Tages ist das. Ich verstehe. Hast du da in wo du jetzt wohnst, alleine ein Zimmer? Ja, das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Okay. Ja. So, jetzt habe ich immer noch nicht verstanden, warum man das erzwungen hat, dass du dorthin gehst, obwohl du es eigentlich nicht offensichtlich... Nein, das hat man nicht erzwungen. Nein, es geht mir nur darum, dass der Staat einen zum Sozialfall macht. Mhm. Und zwar die Rente reicht ja nicht, die können ja keiner 3.000 Euro bezahlen für so ein Pflegeheim, ne? Ach so, du wolltest schon in so ein Pflegeheim gehen? Ja, im Prinzip schon, weil das kein schlechtes ist. Ja, und du bist zum Sozialfall geworden? Ich hab's doch unterschätzt, weil ich ja hier die Jüngste bin. Okay, aber lass uns mal bei dem Sozialfall bleiben, weil das habe ich noch nicht richtig verstanden. Du bist zum Sozialfall geworden, weil das Heim deine ganzen Einkünfte wegsaugt und dir kaum was übrig bleibt. Ja. Das stimmt so. Ja. Wie hoch, wenn ich fragen darf, war denn oder ist deine Rente? Die ist, ich habe Krieg 2, weil ich ja in einer kirchlichen Institution gearbeitet habe, selber im Krankenhaus. Der eine ist, kannst du solche Zahlen nennen, ja, ne? Wenn du magst, kann ich... Ja, sicher. 970 ja. und 270 von der Kirche. Okay. Ja. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass so ein Heim sehr viel teurer ist. Ja, das ist das. Darf ich Zahlen nennen? Ja, du darfst die Zahlen nennen, natürlich. Ja. Und zwar kostet das, bezahle ich 12,31. Da ist die Rente weg. So. Ist die Rente weg, genau. Dann kommt von der Pflegeversicherung 1.064. Mhm. Und vom Sozialamt 680, so. So, wie viel Geld hast du denn für dich denn da zum bisschen Taschengeld quasi noch? Ja, 109,50 Euro, der Satz vom Sozialamt. Wie viel? 109,50 Euro. 109,50 Euro. Das ist der offizielle Satz. Ich verstehe. Vom Staat. So, das ja. So verstehe ich jetzt auch, dass du zum Sozialfall geworden bist. Durch diese, ja. So, jetzt hab ich es auch verstanden. Dir bleibt... Ja. Faktisch bleiben dir diese 100 Euro übrig zum mal was ja. ausgeben. Mehr ja. hast du nicht mehr. Nein. Hätte ich jetzt noch mehr, dann müsste ich das dazu tun. Ich verstehe. Ich verstehe. Das, ich glaube, dass es vielen Menschen so geht, wie es dir geht, die plötzlich, ja. die ihr Leben lang gearbeitet haben und normal verdient haben, auch eine solide Rente bekommen, wo man auch im normalen Leben mit leben könnte. Ja. Und dann plötzlich ist man ein Bittsteller. Ja. Ja, genau, du sagst Bittsteller. Ja, ich komme mir vor, also unmöglich. Mhm. Ich muss überall sagen, wenn ich jetzt die Belastungsgrenze zum Zuzahlungsbereich für die Kassen, wenn du mal bei den Arzt gehst oder so, ist 160 gewesen. Da habe ich wieder einen Antrag gestellt, dann ist das auf 49 reduziert worden. Mhm. Ich komme mir vor, ich kann keinen sagen. Kannst du? Ich habe es genannt, eine legale Sauerei. Mhm. Da kann auch kein Politiker was machen. Ja, das ist wahrscheinlich sehr schwierig, weil die Gesetze so sind. Es ist einfach, deswegen ist es gut, dass man darüber spricht und dass du dich jetzt hier auch meldest. Je mehr Menschen das tun, desto klarer wird die Situation, dass man vielleicht auch mit den Menschen anders umgehen sollte. Ja. Gerade würdevoller im Alter. Genau. Ja. Genau. Wenn man krank ist, dann hast du verloren. Dann hast du verloren. So ist das. Ich habe dem Sozialamt ein Angebot gemacht. Ich habe gesagt, lasst mir die kirchliche zu, bitte? Ich habe nichts gesagt, sprich. Lass mir die kirchliche Rente, das sind 270, dann braucht ihr die 109 mit zu bezahlen. Da habt ihr nichts zu bezahlen und ich habe 100 Euro mehr. Aber damit würde ich hinkommen, die 270. Aber damit, darauf haben sie sich nicht eingelassen. Nee. Wie ist das denn, kannst du noch alleine rausgehen? Ja, da täuscht sich. Das sieht man mir fast nicht an. Das heißt, du könntest ganz normal am sozialen Leben teilnehmen. Du kannst rausgehen, einkaufen, du könntest auch mal ins Theater oder ins Kino gehen, wenn das Geld da... Einkaufen ist schwieriger. Nicht. Ja, mit dem Haushalt führen ist schlecht, ne? Aber ich fahr einen Scooter, das ist so ein Elektroauto. Ach so. Da werde ich überall bewundert, mit der fahre ich auch sehr gut. Also damit bist du beweglich? Ja. Wer zahlt denn dieses kleine Elektroauto? Das habe ich noch mir selber gekauft. Ach so, und das ist noch dein Besitz? Und das hat man dir nicht weggenommen? Nein, um Gottes Willen, da hätte ich selbst also Rabatz gemacht. Ich habe einen elektrischen Rollstuhl. Ich verstehe. Der ist also ganz, damit komme ich nicht ganz so klar. Aber besser wie gar nichts, ne? Aber ich wollte eigentlich nur wissen, ob du kannst, also wenn auch mit dem Elektromobil oder wie auch immer, kannst du raus und du könntest eben auch ein bisschen am Leben teilnehmen, wenn du das Geld hättest. Ja, das konnte ich bis jetzt. Da hatte ich ja noch gespart gehabt, mein Essbar. Aber wissen wir, dann war das Ende. Helga, wie lange bist du eigentlich schon erkrankt? Seit 97. Da fing es an, das hast du, glaube ich, am Anfang gerade auch gesagt, ja? Ja. Und dann wurde die Krankheit immer schlimmer und immer belastender. Bei mir ist es im Prinzip eher MS-mäßig, sieht es aus, ne? Aber ich würde auch sagen, es ist eher wie MS. Aber in Beinen habe ich hauptsächlich. Ich zitter nicht, wenn ich im Lokal bin am Tisch. Siehst du nichts. Mhm. Wenn ich natürlich gehe, halte ich mich überall fest und gehe ganz gebeugt. Ne? Ah, verstehe. Mhm. Ich habe aber keine Hemmungen mehr. Ich mache, was ich will und ja, ich traue mich jetzt vieles. Ne? Mhm. Ich war sogar mal abends allein in einem Konzert. Mhm. Bei den, wie heißen sie? Pink Floyd. Ehrlich, bei Pink Floyd warst du? Ah. Ja, ja. Ich hab ne Taxifahrerin, die ich gut kenne. Aha. Da hat mich da hingefahren. Ich kenne den Chef von der Arena. Mhm. Da habe ich ihn angerufen und gesagt, wie ist es so und so und so. Da hat mich ein junger Mann abgeholt, bin die Kachtlos. Da wurde ich in die VIP-Lounge geführt. Ja, das ist ja ganz toll. Da habe ich dann, ja. Und da bin ich so gut wie beschwerdefrei. Das glaube ich. Ja, das war nette Menschen um mich herum. Das glaube ich. Das war eine große Freude, eine große Ablenkung auch, eine schöne Ablenkung. Das kannst du aber glauben. Die haben alle gesagt, da kannst du hingehen. Nur dann bei uns bist du dann wieder lädiert. Das fühlst du dir so als, ich wurde schon als Schauspielerin hingestellt. Ja, das ist eine Unverschämtheit, ne? Aber. Also. Sowas kannst du dir in Zukunft wahrscheinlich überhaupt nicht leisten. Mit den 100 Euro im Monat kann man sowas nicht finanzieren. Liebe Helga, wir können dir da natürlich konkret nicht helfen. Ich finde gut, dass du das zumindest thematisiert hast. Dennoch werden wir dich jetzt nochmal zurückrufen. Vielleicht können wir dir ein bisschen seelisch-psychisch noch ein bisschen Unterstützung geben. Ja, sollen wir so machen? Ja. Dann wird dich mein Psychologe, der Frank, ruft dich gleich an. Ja, klasse, danke schön. Und ich wünsche dir alles Gute, von Herzen. Noch ein Spruch aus Afrika. Ja. Der Mensch sei des Menschen Medizin. Ja. Dann mein Spruch dazu, was aber ist er? Die akute Sterbehilfe, kostenlos. Ja. Lieber Helga, vielen Dank. Alles Gute wünsche ich dir. Alles klar. Tschüss, du legst bitte auf, ne? Und dann rufen wir zurück. Tschüss. Danke, ciao. Tschüss. Und hier ist der Tobias. Der Tobias ist 32. Guten Morgen, Tobias. Guten Morgen, Domian. Morgen, Tobias. Ich bin total aufgeregt, dass ich auch durchgekommen bin. Ach, das ist gleich vorbei mit der Aufregung. Ich habe nur eine kleine Bitte. Okay. Halt mal den Hörer irgendwie ein bisschen anders. Du klingst so dumpf. Geht jetzt besser? Ja, jetzt klingt es ein bisschen klarer, ja. Nein, es geht darum. Ich wollte das einfach mal loswerden. Ich arbeite jetzt seit 7 Jahren in der Geriatrie. Also in der Altersheilkunde und da sind so viele Menschen einfach weggestorben und das ist einfach nur noch so eine Verwahranstalt für Menschen. Und bist du dort Arzt oder Pfleger oder was machst du da? Pfleger. Pfleger. Mhm. Seit 7 Jahren in der Geriatrie. Hast du viele traurige Geschichten schon erlebt. Ja, etliche, sag ich mal. Das glaube ich. Ich meine, ich habe mich daran gewöhnt, dass Menschen sterben und das ist einfach, ja. Vielleicht erklär den Leuten doch mal, was Geriatrie genau ist. Also das ist halt die Altersheilkunde. Das ist erstmal, also der Derbuch besagt halt, dass es dann also so eine komplexe Krankheitsbehaftung halt ist. Und im Endeffekt heißt es, dass die Menschen, die ihrem Lebensende angekommen sind. Mhm. Und die eine Erkrankung haben, eine schwere Erkrankung haben oder multiple erkrankt sind. Also alles, also die halt an ihrem Lebensende angekommen sind. Mhm. Und aber das kann dann durch Gründe halt. Ja, aber es kann dann durchaus sein, dass die Patienten, die zu euch kommen, auch noch eine ganze Weile leben werden. Ist auch schon vorgekommen, natürlich, ist natürlich eine Ausnahme. Ja. Ich versuche gerade zu sortieren, was der Unterschied zwischen einer Palliativstation und eurer Station. Gibt's eigentlich kaum. Also ich sag mal so, helfen heißt halt nicht immer heilen. Mhm. Und Wie lange, im Durchschnitt liegen denn die Patienten bei dir auf der Station? Also es gibt ja mittlerweile so eine geriatrische Komplexbehandlung, nennt sich das. Und das heißt einfach, diese kriegen zweimal am Tag Physiotherapie und so weiter. So, das ist einfach, ich sag mal, so eine Melkkuh von den Krankenkassen. Nochmal meine Frage, wie lange liegen die Leute in der Regel bei euch, also, bevor sie sterben? Um die drei Wochen. Und wenn sie Glück haben, können sie gehen und meistens sterben sie. Achso, es gibt dann auch nochmal welche, die auch nochmal nach Hause kommen. Ja, also nach Hause nicht, aber dann zurück ins Heim halt. Ah ja, Die werden da so ein bisschen aufgepäppelt und dann geht's wieder. Genau. So, höre ich jetzt daraus eine Kritik am Gesundheitssystem, dass die Leute da einfach. Ja, genau, das sollte das eigentlich ausdrücken. Dann sag's mal genauer, was du kritisierst. Also, es sterben ganz, ganz viele Menschen dort, die eigentlich eine geriatrische Komplexbehandlung, so nennt sich das, dann genießen sollten. Und da kommt eigentlich nie was bei raus. Also da kein Menschenvorteil draus, außer gerade der Krankenhausträger, der da halt eine ganz, ganz große Menge Geld mit verdient. Aber diese Behandlungen werden durchgezogen? Die werden durchgezogen, und das heißt, ob die Menschen das wollen oder nicht. Ah, das heißt, da wird eine ganze Menge mit den alten, sehr kranken Leuten angestellt. Was ordentlich Geld kostet? Es wird genau sehr viel versprochen, was eigentlich nie eintritt. Also, aha, verstehe. Es wird ja Mobilität und Gesundheit versprochen, das tritt eigentlich nie ein. Da verdienen dann nur die, ja, wer verdient? Das Krankenhaus verdient daran? Ja, die Träger halt. Die Träger, also sei genau. Es die Kirchen oder die Knappschaft, wer auch immer. Das heißt, deine These ist, nach 7 Jahren Arbeitserfahrung, eigentlich sollte man nur das Nötigste machen und ansonsten die Leute in Ruhe lassen und denen ordentliche Schmerzmittel geben. Genau. Das ist meine These. Das hast du richtig gut erkannt, genau. Mhm. Es wird viel zu viel, ich sag's mal ganz profan, es wird viel zu viel Bohai gemacht. Viel zu viel Bohai an den alten, armen, kranken Menschen gemacht und viel zu viel an den Menschen gespart, die es eigentlich verdient hätten. Mhm. Und diese komplexe Behandlung, von der du gerade gesprochen hast, ist das für die Leute auch anstrengend und belastend? Also es nennt sich eine Komplexbehandlung. Natürlich ist es für die Menschen anstrengend, weil sie müssen halt Leute, die seit Wochen oder Monaten nicht gestanden haben, müssen auf einmal stehen und Vielleicht kannst du mir noch ein paar Beispiele sagen, was so eine Komplexbehandlung bedeutet. Was macht man da mit den schwerkranken alten Menschen? Also das ist erstmal Schema F. Es geht darum, egal ob es jetzt draußen 35 Grad sind, gibt es auf einmal Fangopackung mittags, egal. Die werden bei bettlägerigen Patienten pauschal angebracht. Und gleichzeitig wird mit denen versucht zu laufen, zu gehen und. Und es gibt auch so Kipptische, da werden die halt so festgeschnallt und dann wieder aufrecht gesetzt, da wird versucht, ob die das überhaupt hinkriegen. Also ich finde es irgendwie ein bisschen pervers, wenn ich ganz ehrlich bin. Es klingt unwürdig. Ist aber so. Sind das Erkrankungen, reden wir da auch von zum Beispiel von schweren Krebserkrankungen? Die noch nicht mal. Eher so Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch allgemeine Altersschwäche? Ja, genau, sowas. Oder wie man sich halt nach dem Schlaganfall dann zurecht hat und sowas halt. Aber es sind auch Patienten bei dir, die krebserkrankt sind, die ja Krebs haben. Die sind teilweise auch dabei, ja, natürlich. Das ist ein interessantes Thema. Damit habe ich mich noch nie beschäftigt. Wenn du das gerade jetzt so erzählst, klingt das wirklich völlig absurd. Tatsächlich. Deswegen rufe ich auch an, weil ich auch einfach meine, dass das braucht mal irgendwo so eine, irgendein Forum halt. Weil, vielleicht weißt du das, dass ich ein großer Werber seit vielen Jahren für die Palliativmedizin bin. Und genau dort, dass eben nicht gemacht wird, sowas. Sondern also wie gesagt, es gibt diese geriatrische Komplexbehandlung, das nennt sich auch Frührehabilitation und da wird halt so auch von den Häusern halt oder von den Trägern sehr, sehr viel Geld mitgescheffelt und es bringt keinem was, außer... Wenn du so einen Fall, du siehst so einen Fall, du bist der Pfleger, ihr Pfleger seid ja am nächsten dran, noch näher als die Ärzte. So, jetzt hast du da eine schwer kranke alte Person, für die eine Fango-Packung bei 35 Grad die Hölle wahrscheinlich ist. Ja. Wie reagierst du dann gegenüber deinen Vorgesetzten? Bitte? Die nehme ich da weg, da wird gar nicht drüber geredet. Ah ja. Und dann kriegst du keinen Ärger. Ich sag mal so, da kann man als allererstes mit dem Therapeuten besprechen, der dafür gerade zuständig ist. Die sagen in den meisten Fällen ja, ist völlig in Ordnung. Und ja, im Endeffekt, wenn eine ganz harte Fahrt kommt, wird das mit dem Oberarzt geklärt. So, jetzt haben wir kritische Punkte genannt. Jetzt gibt es doch sicherlich auch sehr, sehr löbliche und gute Inhalte in der Geriatrie? Welche wären die? Ja. Du kennst dich ja nur wirklich aus. Also ich sag mal so, habe ich ja gerade schon mal gesagt, so helfen heißt nicht immer heilen. Es gibt auch so großartige Möglichkeiten der Sterbebegleitung oder sich auf das Lebensende vorzubereiten. Und also das bietet das auf jeden Fall, das gut. Spektrum. Und aber zur Sterbebegleitung und darauf vorzubereiten, da ist die Alternative, ist eigentlich sind die Hospize für da oder die Palliativstationen? Ja, aber die kommt, also da ist ja überhaupt nicht die, also die haben ja gar nicht die Möglichkeiten. Was meinst du damit? Die Hospize, wenn man sich jetzt überlegt, wie viele Menschen sterben am Tag an einer Altersschwäche, da sind gar nicht die Kapazitäten für das. Ach so, meinst du das, ich verstehe. Ja. Gibt es denn auch die Fälle, dass die Leute zu euch kommen, dass man denen wirklich nochmal so sehr auf die Beine hilft, dass sie vielleicht doch nochmal ein Jahr gewinnen? Oder? Tatsächlich, also auf jeden Fall. Auch langzeitbeatmete Menschen zum Beispiel, die dann irgendwie da ankommen und ich sag mal böse Wort, seltsamerweise dann wieder auf die Beine kommen. Die gibt's tatsächlich. Höre ich bei dir eigentlich mehr Kritisches als Gutes heraus, was deinen Fachbereich anbelangt? Ja. Mhm. Sehen das deine Kollegen auch so? Ja. Ihr sprecht doch sicher darüber. Ambivalent die Meinung irgendwo. Mhm. Ich denke einfach mal, natürlich, es wird zu viel gemacht und es ist zu undurchdacht auch. Mhm. Okay, das habe ich jetzt verstanden, ja. Tues, ich nehme das jetzt mal so als deine persönliche Meinungsäußerung und subjektive Wahrnehmung aus diesem Bereich der Medizin. Vielleicht wäre es, oder es ist sicher interessant, nicht vielleicht, sondern es ist interessant, wenn sich in den nächsten Tagen vielleicht noch jemand anders meldet, der auch in der Geriatrie arbeitet, ein Pfleger, eine Schwester, ein Arzt, und wir unter Umständen dann noch einen anderen Aspekt zu hören bekommen. Ich fand es sehr interessant und ich danke dir, dass du dieses Thema mal hier zur Sprache gebracht hast. Ich danke dir fürs Zuhören. Sehr gerne, Tobias. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, vielen Dank. Tschüss. Ciao. Tschüss. Entschuldigung kurz. Ja. Meine Freundin ist ein sehr großer Fan. Können wir eventuell ein Autogramm haben? Sehr gerne. Dann rufen wir dich nochmal an wegen deiner Anschrift. Vielen lieben Dank. Tschüss, Tobias. Guten Morgen. Ja. Ciao. 1.47 Uhr, nochmal der Hinweis auf unser Thema morgen. Morgen heißt unser Thema Geschwister. Und ich frage euch, was habt ihr so Besonderes mit euren Geschwistern schon erlebt? Schlimme Geschichten, schöne Geschichten, Hassgeschichten, Liebesgeschichten. Vielleicht auch wirkliche Liebesgeschichten, Stichwort Geschwisterliebe. Vielleicht ist jemand unter euch oder ein paar Leute unter euch, die mit ihrem Geschwisterteil auch eine wirkliche Liebesbeziehung, eine intime Beziehung, eine sexuelle Beziehung haben. Ansonsten, was habt ihr mit euren Geschwistern erlebt? An traurigen Sachen, an feindschaftlichen, aggressiven Sachen unter Umständen, aber vielleicht auch an ganz tollen Sachen, was ihr euren Geschwistern verdankt. Ihr könnt euch wie immer anmelden unter domian@wdr.de oder gerne morgen auch vor der Sendung anrufen, kostenfrei ab 0 Uhr, Thema Geschwister. So, und jetzt machen wir weiter mit dem Luca, ne? Hallo? Luca. Hallo, guten Tag, hallo. Ein junger Mann, stimmt, ne? Ich bin der. Genau, ja. Hallo Luca, hallo. Ich bin mir da bei dem Namen nicht so ganz sicher. Nicht schlimm. Luca, weswegen rufst du an? Gut, also ich habe eine Darmkrankheit, sag ich mal, eine etwas schlimmere. Wie heißt die? Dafür kann man jetzt nicht so ungefähr einen Namen nennen. Ich sag mal, das ist also so ein also es gibt so einen Übergriff. Ich weiß nicht genau, irgendwo Multiple oder sowas, Multiple. Ich weiß nicht ganz genau. Okay, du weißt. Aber man kann es vergleichen mit einem Morbus Hirschsprung. So ähnlich. Ist Hirschsprung? Kompliziert, aber so ähnlich. Mir ist bekannt Morbus Crohn als der schlimme Darmerkrankung. Im Morbus-Hirschsprung so, da fehlen, kann man sagen, die Nerven. Okay. Soweit ich weiß, unten im Darm. Soweit ich weiß. Und bei mir fehlen die überall, also nicht überall im Dickdarm, meine ich jetzt überall mal verstreut, da überall mal. Was bedeutet das so für dein normales Leben? Ja, wie gesagt, ich sitze seit fast eineinhalb Jahren nur drinne. Fast jetzt, sage ich mal. Macht nichts anderes mehr. Ich kann am Computer und kann nichts mehr machen, richtig. Warum geht das nicht? vor Schmerzen. Ich habe dermaßen Schmerzen. Ich habe Verstopfung. Extreme aber. Mhm. Und das ist so extrem. Ich nehme halt auch so ein Opiat. Temgesing nennt sich das. Mhm. Ja, und das ist, ja, ich habe halt, das ist halt so starke Schmerzen, dass man wirklich dann auf Lette sitzt und schwitzend zusammenbricht. Wirklich, ich bin oft richtig zusammengebrochen, Kreislauf und alles. Das heißt, du kannst auch nicht in die Schule gehen oder irgendwas? Nee, ich gehe nicht, alles nicht. Hast du Schule abgebrochen? Nee, ich gehe auf eine Waldorfschule. Mhm. Und da, das sind ja relativ nette Leute, sag ich mal. Mit denen konnte man reden, dass wir ist erstmal okay für die. Also ich habe nicht abgebrochen. Also dass du es unterbrichst quasi, also in der Hoffnung, dass du irgendwie irgendwann wieder einsteigen kannst. Habe ich so verstanden? Genau. Ja. Genau. Wann fing es denn? Fing es auch dann vor anderthalb Jahren erst an oder war das schleichend schon viele Jahre? Bei meiner Geburt schleichend. Mein Vater haben mir erzählt, dass ich schon bei der Geburt, bei meiner Taufe schon starke Verstopfung hatte. Ich habe schon immer geschrien als kleines Kind mit Einläufen, alles habe ich immer bekommen. Also ist das eine angeborene Erkrankung? Genau. Und es wird immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und jetzt sind wir halt am Punkt angelangt, wo es nicht mehr geht, sag ich mal. Das ist natürlich heftig, wenn du in deinem Alter schon so starke Medikamente nehmen musst und so eingeschränkt bist. Ja. Ist diese Krankheit verbreitet? Nee, gar nicht. Also was ich habe, das ist so selten. Also wir sind extra in Jena, das ist so eine extra Spezialklinik dafür. Mhm. Keiner kann wirklich, sag ich mal, einen Namen nennen. Man hätte ja meistens immer gerne einen Namen. Mhm. Aber keiner kann einen richtigen Namen nennen. Die können halt jetzt nur nach den Ursachen gehen. Mhm. Aber das ist so selten, meinen die, was ich habe, das ist ganz komisch. Das erschwert natürlich jegliche Therapie und Linderungsversuche. Was planen denn die Ärzte, für die bist du wahrscheinlich ein hochinteressanter Fall, weil das so selten ist, was planen die denn jetzt weiter mit dir zu machen? Es gibt nur eine Möglichkeit, sage ich mal, es wird geguckt nochmal, bald in zwei Wochen. Da wird geguckt mit so einem, also nochmal, da wird nochmal ein, wie nennt man das, ich habe vergessen, wie es heißt, auf jeden Fall so ein, geguckt im Darm, wo da die Nerven fehlen, sage ich mal. Mhm. Und dann kann man gucken, ob man ein Stück vom Darm rausnehmen, also Dickdarm, rede ich jetzt, vom Dickdarm rausnehmen muss, oder der komplette Dickdarm, sage ich mal. Was würde das bedeuten, wenn der komplette Dickdarm raus ist? Es wäre halt jetzt, ich könnte zwar weiter leben und so, das wäre kein Problem, also das Problem ist ich habe mal viel Durchfall und sowas und es ist wund und es ist erstmal am Anfang, sage ich mal, sehr, sehr schwer. Mhm. Also viele Leute können damit gut leben, aber der Anfang ist sehr, sehr schwer, sage ich mal. Dennoch wäre es vielleicht eine Erleichterung zu deinem jetzigen Zustand. Das auf jeden Fall. Nur ich habe halt auch sehr, sehr große Angst. Ich habe halt, kommt man noch dazu, dass ich extrem große Angst habe vom Krankenhaus. Also wirklich riesengroße Angst. Mhm. Wobei du doch wahrscheinlich jetzt in deinem Leben sehr oft schon in Krankenhäusern warst. Genau, das ist das Problem, weil ich habe halt da mal, es wurde eine einfache Blinddarmentnahme und ein, wie nennt man, ich bin ein bisschen aufgeregt, tut mir leid. Nee, ist egal. Wurde mir Blinddarm rausgenommen und ein Stück vom Darm auch schon mal, nur so wie für Biopsie, aber ein größeres Teil schon richtig geklammert und alles. Mhm. Und die Sache ist, da war ich halt im Krankenhaus, ich sag mal, da waren keine richtigen Fachärzte oder sowas. Mhm. Und ich hatte danach halt Schmerzen meines Lebens, weil obwohl zwei an gar nicht so schlimm, aber da war ein Arzt, der wollte, dass ich aufstehe und der hat mich halt genommen am Bauch und habe mich so hochgehoben, dass ich aufstehe. Und da hatte ich die heftigsten Schmerzen meines Lebens. Also, das kann ich aber auch verstehen. Nach so einer Operation, da tut einem jede Bewegung weh. Aber offensichtlich warst du da auch in ziemlich schlechten medizinischen Händen. Ja, ich habe nur Ibuprofen bekommen, bis dann eines Tages wird halt auch dann so starke Schmerzmittel bekommen, weil bei mir hilft nur starke Schmerzmittel. Wenn du das jetzt dein ganzes Leben lang schon dich damit rumgeschlagen hast, wie wirkt sich das zum Beispiel aus auf deine Ernährung? Was kannst du essen? Wie isst du? Also im Prinzip kann ich ja alles essen, da ich ja nur, sage ich mal, nur Nerven fehlen. Mhm. Ich darf halt nichts Stopfendes essen. Mhm. Ja, aber du sagst, dass du so starke Verstopfung hast. Genau, wollte ich gerade sagen. Wenn man da richtig voll ist, es passiert manchmal wirklich, dass ich eineinhalb Wochen oder vielleicht sogar noch länger nicht auf Lette gehe, richtig wenig. Mhm. Da würde ich dann... esse ich also richtig, richtig wenig. Deswegen, ich bin jetzt fast 1,80 groß und wiege 46 Kilo. Also ich bin extrem dünn. Oh, oh. Ja. Wenn das so extrem verstopft ist, was macht man dagegen? Bei mir hilft noch nicht mal, Sie kennen wahrscheinlich Einläufe, kennen Sie wahrscheinlich. Ja, klar. Das hilft nicht mehr bei mir. Das kann man nehmen, also es hilft gar nichts, null. Ja, das ist ja dramatisch. Aber was macht man denn, wenn ein Einlauf schon nicht mehr hilft? ich nehme Movicol, wenn Sie das kennen, nämlich 6 Beutel jeden Tag. Und irgendwann, nach einer Woche, kommt das. Oder mit starken Schmerzen. Deswegen habe ich ja Schmerzen mehr. Ich nehme es ja halt nicht jeden Tag. Mhm. Aber wenn das dann kommt und sich den Weg frei bahnt, sage ich mal, da habe ich Schmerzen ohne Ende. Also richtig starke Schmerzen. Du hast aber auch Schmerzen, nachdem du abgeführt hast. Auch, ja, auf jeden Fall. Wann hast du deinen letzten schmerzfreien Tag gehabt? Boah, das ist schwer. Das war auf jeden Fall da, wo das angefangen hat. Ich sag mal, also 1,5 Jahre ist es mindestens her. Genau kann ich nicht sagen. Mhm. Wie sind denn jetzt die weiteren Vorgehensweisen? Was passiert jetzt demnächst? Gibt es Pläne? Ja, der einzige Plan ist halt jetzt ins Krankenhaus zu gehen, da mal gucken und dann halt, wie gesagt, vielleicht rausnehmen wahrscheinlich. Das ist die einzige Möglichkeit. Ist das schon richtig ein Plan oder nur so ein Gedankenspiel? Das ist ein Plan. Ich habe in 2 Wochen einen Termin. Ach so. Nur ich sag mal so, ich bin, es ist halt, es gibt noch ein anderes Problem, sage ich mal, und das ist das psychische Problem. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich das alles schaffen soll. Ich bin damit fix und fertig. Also ich weiß einfach nicht, wie ich das schaffen soll. Nochmal eine Frage zu dem Krankenhaus, Luca. Würde das jetzt in Jena gemacht? In Jena wurde das gemacht, ja. Aber das ist doch schon mal gut, da scheinen doch richtig die Spezialisten zu sitzen für deinen Fall. Auf jeden Fall. Ja. Da hast du auch Vertrauen in die Ärzte, die dich da betreuen. Ja, auf jeden Fall. So, das sage ich dir schon mal. Das ist schon mal die halbe Miete. Wenn man da ein gutes Gefühl für die Chirurgen und die Ärzte, kann dir Angst schon mal halbiert werden davor. Dann würde ich mal versuchen, das alles wegzudrängen, was du damals erlebt hast im Krankenhaus. Das ist jetzt Vergangenheit. Da bist du einfach an Depp geraten. Jetzt bist du bei guten Leuten und die werden dich schon sehr behutsam und gut operieren und dich auch betreuen. Ja, ich habe halt sehr, sehr große Angst generell. Ich weiß halt, ich war damals auch mal in Fulda, in so einer Psychiatrie. Mhm. Da war wurde ich mich gemobbt stark. Mhm. Und ich habe halt, kann man sagen, so generell durch Krankenhaus, durch das und durch das so große Angst jetzt halt. Und ich sag mal, ich habe jetzt auch an sich niemanden zum Reden. Ich habe weder irgendwelche Freunde jetzt im echten Leben, sage ich mal. Mhm. Also niemanden. Ich habe absolut niemanden. Redest du mit deinen Eltern über diese Ängste? Das konnte ich früher alles machen halt, aber im Moment ist das alles so schwierig. Wenn ich sage, ich habe Angst davor oder sowas, ja, was dann? Dann wird gedacht, ach, schon wieder ist was, und wird dann gesagt oder sowas. Und wenn ich dann auch anspreche, warum sagt ihr denn sowas? Ja, dann, also meine Mutter sagt, ja, das habe ich schon nie gesagt und sowas. Richtig komisch irgendwie. Aber ich habe das Gefühl halt, dass meine Eltern damit auch mittlerweile jetzt völlig überfordert sind halt auch. Und dass die Nerven bei denen auch schon blank liegen. Ja, weil es war nicht das Erste. Wie gesagt, ich habe erzählt, es war schon meine Mobbingzeit eine lange Zeit. Das war auch das Problem. Ich mache folgenden Vorschlag. Gibt es da einen Arzt in Jena, zu dem du eigentlich einen sogar sehr guten Draht hast, den du sehr respektierst? Ich kenne leider in Jena, kenne ich noch nicht so lange. Deswegen noch nicht, nee. Okay, dann musst du sehen, wenn du dorthin kommst. Man kriegt ja relativ schnell ein Gefühl für Menschen. Wenn dir einer besonders angenehm vorkommt, dann zieh den ins Vertrauen und sag dem Arzt, erzähl dem diese Sorgen und Ängste, die du hast. Jedes große, gute Krankenhaus hat auch psychologische Betreuung. Dass die einen Psychologen hinzuziehen, der sich um dich kümmert und dich ernst nimmt und eben auch Gesprächspartner für dich ist. Traust du dich das? Wir haben das nächste Problem. Das ist bei mir nur am Problem. Nee, sag mal. Ich habe vor Psychologen, sage ich mal, ich habe gesagt, in Fulda in der Psychiatrie war. Mhm. Und ich habe so 3 Sachen, die zum schlimmsten Sachen meines Lebens zähle. Mhm. Und das gehört auf jeden Fall dazu. Also was da los war, sage ich mal. Mit einem Psychologen irgendwas? Mit Psychologen. Und das ist, ich habe halt, mit Psychologen zu reden, ich weiß nicht, das ist einfach so, ich kann das nicht mehr irgendwie. Wenn ich mit einem Psychologen rede, muss ich weinen direkt. Aber wir beide unterhalten uns ja auch ziemlich gut jetzt gerade. Und mit einem ordentlichen Psychologen soll das genauso laufen, zunächst. Vielleicht hast du da auch schlechte Erfahrungen gemacht. Versuch mal, deine schlechten Erfahrungen ein bisschen zur Seite zu schieben. Gib mal einem neuen Psychologen eine Chance, damit du, weißt du, verlieren kannst ja nichts. Wenn das nichts bringt mit dem, kannst du es ja abbrechen. Du bist ja ein eigenständiger Mensch. Ich suche nur rein nach Möglichkeiten, dass du mit jemandem reden kannst, wenn du nicht mit deinen Eltern reden kannst. Du musst dir ja die Seele freisprechen und dir auch ein bisschen Halt holen. Genau, ja. Pass auf, Luca, jetzt geht die Sendung hier gerade vorbei. Ich möchte aber, keine Sorge, dass ich meinen Psychologe nochmal anrufe. Der ist überhaupt nicht wie ein Psychologe, ein ganz netter Kerl. Der kann dir vielleicht auch noch ein paar Tipps geben, wie du dich da verhältst, okay? Okay. So, dann drücke ich dir wirklich die Daumen, lieber Luca. Du legst auf, wir rufen dich gleich nochmal an. Okay, danke schön. Eine Frage noch, ich könnte auch noch ein Gramm bekommen. Ja, dann sagst du deine Anschrift meinem Psychologen, okay? Okay, mach tschüss, ich, ja. Ciao. In der Technik heute Nacht, Tim Dohnke. Und morgen nochmal heißt unser Thema Geschwister. Ich möchte gerne mit Geschwistern reden, die ihre Geschwister hassen oder lieben. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, um 1 Uhr sind wir wieder hier. Bis dann, gute Nacht, tschüss.